Norddeutschland ist der Ort und die Zeit ist das Präsens, ist das grammatikalische Jetzt, ist die Gegenwart, die ins Laufrad der Grammatik verfangen ist. Plattdütsch ist die Sprache, Niederdeutsch, wie es die nennen, die es üblicherweise nicht sprechen, und seine Achse ist der Imperativ. Hier und jetzt ist diese Sprache noch ganz physisch. Sie ist das Wort, das ins Fleisch soll oder aus ihm heraus muss. Sie ist das Wort, mit dem Herr über Gesinde herrscht oder, bei seinem reziproken Gebrauch, das Wort, mit dem die Kreatur sich Gehör verschaffen will. Dieses Sprechen gebärdet sich noch ganz äußerlich. Ihm fehlt noch die bedächtige Innenseite. Nichts ist in ihm zu spüren von dem geräumigen Echo der Polis, dem Widerhall des öffentlichen Worts. Aber nicht nur ist dieses Sprechen bar aller urbanen Ungeduld, sondern es ist auch frei von aller babylonischen Doppelzüngigkeit. Die sie sprechen, glauben jedenfalls, dass ihrer Sprache und damit auch ihnen, den Sprechern, jede Mehrdeutigkeit und Heuchelei abgeht. Und dennoch, ganz gelegentlich und unversehens geschieht es einem, dass seine Sprache gleichsam unter den Händen zerbricht, die doch so unverfälscht und unfälschbar schien. Sie geht in zwei und die Stücke schlüpfen in verschiedene Richtungen auf und davon. Es ist, als sei die gesunde Sprache plötzlich von einem Virus befallen worden und krank wie sie ist, wird sie über sich selbst nachzudenken haben. Sie'n Leben lang ha Opa dat nicht lieren könnt. Wenn dem Melk neben sie ne Kaffeetassenstorn ha, hey drinkt den Kaffee schwatt. Sie ne Zigarren hätte Jümmes aftellt. 250 Brasil to Weihnachten, 100 Darich to'n Geburtstag. Ob sie ne Ohlen Dorge, wür he Figelin schworen. As wie den Ködden in die Leitung ha'n, fünge an tusche Fudern, sie wollen em wohl mit Gewalt ner Bette schicken, wenn sie em nur all den Strom aftreit ha'n. Und Oma wür an lamentieren, hey ha er nachts haut. Se dröf em nicht vergrellen, denn bölke he er an. Wer stille, du olle Hexen, hess mi gar nix zu sagen, dien vorder wür jo Kommunist. Für allen Betten Sonnerbohr. Eine Verwirrtheit, nicht sonst, keine Rede von Lug und Trug. Und doch, immerhin, es ist wohl der Augenblick, da der Skrupel Einzug hält in das Haus des Seins, als was die Sprache von einem Philosophen bezeichnet wurde, dessen Weisheit der Etymologie, einer bodenständigen zumal, viel zu verdanken hat. Dieses Haus allerdings, das Plattdeutsche, ist ein Haus ohne Türen. Heraus kommt man nur durchs Fenster, und wer herein will, muss sich ebenso auf gleichem Weg bemühen. Der Erfinder des so trefflichen Gleichnis von der Sprache als des Haus des Seins war nun, für unseren Fall ärgerlicherweise, in den Bergen zu Hause, die erst bestiegen sein wollten, ehe erkennbar werden konnte, dass hinter all den schroffen Höhen und faltenreichen Gründen eine fadendünne Linie umläuft. Für den Bewohner der norddeutschen Tiefebene muss nun nicht erst das die Blicke verstellende Getürm beiseite geräumt werden, um zu sehen, was unübersehbar ist. Denn das Land ist flach. Flach wie ein Handteller, flach wie eine Schippe, flach wie ein Pfannekuchen. Hier ragt nichts. Dies ist das Land der gleichmacherischen Horizonte. Hier wirft nur Schatten, was sich erhebt. Hans Hittmeier, das ist auch so ein Sonderling. So'n vertorgenen Köter, so'n Colli, so'n Lassie hätte. Les Dors ist he in Twistring in ne Fotgängerzone mit em spazieren gorn. De Köter ha'n Sturzhelm und Motorradbrillen ob. He will jo jümmer da die Lühe kieken schöllen. Landschaft ist so flach, dass man überall und jederzeit ein volles Glas Korn, Köhm, wie es hier heißt, und wenn du das Wort nicht kennst, kriegst du auch die Sache nicht, dass man also ein Glas Köhm überall hinstellen kann, ohne befürchten zu müssen, vom Inhalt etwas zu verschütten. Außer im Moor, denn das schluckt alles, auch mal ein Köhm. Als ich toletze normdags Eier köpen woll, wie Showmarkers, da han on Pingeln kein ein opmarkt. Tein Minuten löter köm Showmarkers me riechen, achtern im Tus, u de schünen Rut. Has ich ne Schörten um Nacht em Bunn, so'n Handauk hüll sie sich für'n Gesicht, se können weder nicht von Klo rinner kommen. Ihre Prothesen ha sie noch nicht inset. Die können sie für'n Dorge noch nicht in Mund ut holen. Wir allens noch upräten von Sluck und Bähe. Die han die Nacht wie die goldene Hochtit von Sundermanns düchtig fiert. Ihre Augen würden jimme noch glasig, as sie an vertellen wür. Und in Gesicht können sie mi nicht kieken, so besorben wür die noch. Ich wär übertücht, dass de jüss erst brocken ha. An's Stöhnen wür sie. Sie können bloß ihre Puschen anheben. Sie ha so dicke Föte und dicke Fingers. Er Ehring quetsche uck dat Blut af. Ihre Galle können doch nu bald nicht mehr gegen an. Dirk, er Kehl, wär allwetter nur'n Frühschoppen hin. Wie Bellmanns. Zwei Sluckbuddel stünden noch uppen Körkendisch. Anbrocken. To Etten han sie noch nix hat den Dach. Wilma, ihre Tochter, köm den Ucklicks von Borbenrünner. Ha ihre Lütsche uppen Arm. Dat ulle armselige Wurm. Wilma ha jo nicht heiraten wollen. De fühle sich uck noch ganz matschig. Sündermanns han er jo uck udrücklich inlord und da wür sie mitwähn tun vieren. Oma Goldenstedt ha ob de Lütsche uppasst. Ich wolle uck go'n Dach sägen. De set in de ohlen Stuben ob'n Sessel. Ha kein Licht an, wür uck nicht in Bett. De wollen mi glicks hölpen, bien Eier inpacken. De beiden mit Dams können dat jo nicht. Ich bin ein Sülms in Hönerstall gorn, mit min goen Tüch und ha mi de Eiers socht. Wie wollen denn jo allen noch'n Pistur hin tun Weihnachtsbasteln und öben für'n Advent singen? Mir riechen wüss noch nicht, ob sie dorto in de Lage wür. Sie woll erst testen, ob dat mit de Prothese güng do. Ich ha denn mine Eiers in Zeitungspapier packt, mine 5 Mark betalt und bin dann mit Köhlers Grete losmischiert, non Gemeindehus hin. Es muss solche gegeben haben, die sesshaft blieben, als die Völker wanderten. Denkbar immerhin, dass die, die hier sind, wie die sind, die schon immer hier waren, also nicht Nachfahren vagabundierender Stämme oder Getriebene eines blinden Geschicks, sondern Abkömmlinge derer, die nie woanders sein wollten. Phlegmatiker aus einer Reihe von Phlegmatikern. Born der Zufriedenen. Nö, wie han letzten Sonnabend ne 4 hat, in so'n Landgasthus. Jüsso aspi Klinkers Dora, von Verband utwürdert. So Platten mit Rinderbratwurst, Rotwurst und Leberwurst hat er geben. Für Goatmord, Söms Schlacht, hast du Gliegsmarkt. Düsse Qualität gift Nams in der Stadt. Enne wür nicht so uppen Posten. Ha Liefkell und auch in Puckel können sich nicht gut rögen, den Dach. Nu han wie all die 27 Mark betalt und noch hus können wir jo jümme noch. Wie derns han denn auch schön zu hupen setten, han bloß einmal danst, han Felsbors hat. Blief nie weg, so'n ganzen hibbeligen würder Kellner, der wär so forgelig. Da könnt se nicht hinkicken, wenn de ein Tablett ob de Arms ha. So zuckt ha de an ganzen Körper. Enne hat dat Glick sehen. Gürtelrose mit Stippen in hohen Stadium. Füll mi Glicks wedder Hertha in. De ha doch mit de Gürtelrose anfangen und tun Schluss mit den Darmkrebs ophört. De ha so schreit und blat, dat könntst du bis ob de Strotten hören. Wie Werner dat beläft hätt, he wär jo ruhig. Dat is nu so, da möt wie dör, da könnt wie bloß to kicken, ha he noch bin kägeln secht. Bi Tieten wöll ich noch bi Jem verbi, da ha Werner just zwei Swine slacht. Dat könntst du Buden nicht ut holen, da bin ich verbi gorn. Epi ist nu uck nicht mehr deren. De hätt ein zu viel drunken uppen Führwehrball. Zwei Dorge Löter hätt se em uten Graben torgen. Do wär kein Leben mehr inne. Und nu deren hör up. Hätt die ne Pötschen all waschet? Ätens deit all uppen Tisch. Dat wären de Dissonanzen von Dorge ob Platt mit den Geschichten für das kalte Herz von Claudia Burmann und Margret Stork. Und de Technik wär Silvia Bruchtogange. De Musik wär von Ina Lindemann, de aus Upsbeldhaar.